Sitzen auf der Wiese, die voll Schnee bedeckt ist. Werden Schneemänner gebaut von Kindern, sie sind ziemlich hässlich. Sie schauen aus wie Horrorclowns, passen nicht wirklich ins Klischee. Alleine einen anzugreifen macht Angst, das ist richtig schircher Schnee. Sie malen Augen mit Blut und eine Nase aus dem Knochen. Vor dem Baum des Schneemanns haben sie sich die Nase noch gebrochen. Es wird finster und die weißen Gestalten beginnen sich zu bewegen. Sie existieren nur durch das Stehen von Seelen und verhindern Kinderleben. In meinen Augen sind sie seltsam, denn sie lachen laut. Ein Mann ist gestorben, er hat einen von ihnen angeschaut beim Gehen durch die Wiese. Man nennt sie Orte Schreckens, wenn die Schneemänner in der Nacht wieder dort zu wecken. Dann ist es leer in dem Gebiet, alle flüchten, niemand ist irgendwo zu sehen. Man sieht leuchtende Augen und einen Kinderchor da stehen. Sie spielen das Lied vom Tod, Schneemänner tanzen dazu und erfreuen sich ihrer Einsamkeit, spannend und true. Seltsame Schneemänner in diesem Gebiet, wo eine ganze Herde aus ihrer Ortschaft flieht. Es wurde eine Story handelt, doch ach um die weiße Männer. Also gönn ich mir ein Bier und bleib noch länger. Seltsame Schneemänner in diesem Gebiet, wo eine ganze Herde aus ihrer Ortschaft flieht. Freezy, was du sagst, ist nicht der Rede wert, denn die Schneemänner kommen vom Schneemannsberg. Es wird wieder kalt und die Schneemänner kommen raus, direkt aus dem Untergrund und klettern aus dem Brunnen raus. Dunkel wird hier umgebaut, Kastanien werden Messer klingen. Schau, wie all diese Kinder es wahrnehmen und es erfinden. Formen die Männer in prallendem Weiß, sorgen dafür, dass die Wahrheit vereist. Vor deiner Tür, entladen im Eis, nehmen die Nägel und nageln sie ein. Und sie sagen es keinem, was sie getan haben. Männer mutieren, so fing der Tag an. Kinder am Rennen, die Männer am Jagen und rollen entlang mit seltsamen Fratzen. Shit, das Ganze gibt es wirklich, Freezy Trap bestätigt es. Sitzt da oben in seinem Baum und sagt, wer durch die Gegend hält. Seltsame Schneemänner hab ich hier in Sichtweise. Ist wo bitte, sag mir, warum ich den ins Gesicht scheiße. Kann ich nicht sagen, wir sind hier am Warten und Schweden, gerade ein Masterplan. Schneeweiße Berge, die Wegweise fährt, ich rieche schon das Marzipan. Wir kommen wie die Piraten an, stürmen heran mit Enterhaken. Denn an kalten Wintertagen werden wir die Männer jagen. Seltsame Schneemänner in diesem Gebiet, wo eine ganze Herde aus ihrer Ortschaft flieht. Es wurde eine Story handelt, doch ach um die weiße Männer. Also gönn ich mir ein Bier und bleib noch länger. Seltsame Schneemänner in diesem Gebiet, wo eine ganze Herde aus ihrer Ortschaft flieht. Freezy, was du sagst, ist nicht der Rede wert, denn die Schneemänner kommen vom Schneemannsberg. Seltsame Schneemänner in diesem Gebiet, wo eine ganze Herde aus ihrer Ortschaft flieht. Es wurde eine Story handelt, doch ach um die weiße Männer. Also gönn ich mir ein Bier und bleib noch länger. Seltsame Schneemänner in diesem Gebiet, wo eine ganze Herde aus ihrer Ortschaft flieht. Freezy, was du sagst, ist nicht der Rede wert, denn die Schneemänner kommen vom Schneemannsberg.